Hallo Nachtschwärmer. Wir haben wieder Freitag. Und da geht's wieder hypermäßig ins Wochenende. Wir haben Gewinnspiele, mächtig viel Spaß. Also, seid gespannt. Nochmal willkommen. Bis 1 Uhr volle Kanne. Actionprogramm. Hier bei Hit Radio. Einer macht wieder ein ganz mieses Gesicht. Al, was ist los? Hä? Was ist denn los? So schönes Wetter. Das sollte nicht stimmen. Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Das wird sein. Al, kommt, dann kündig wenigstens die Sendung mal richtig an. Probier's mal aus. Peg, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Dankeschön, Al. Spannung, Action. Ein Mann, der das Unmögliche möglich macht. Sehr aufregend. Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Keine Regeln. Total verrückt. Kein Entkommen. Und kein Versteck in Sicht. Und totaler Blindgänger. Das war die vegetarisch. Ja. Und 9 mal die 74, das war die Pizza Mario. Die haben wir nicht mehr. Ach, die Mario haben sie nicht mehr. Nee. Dann nehmen wir einfach die 9 mal die 71. 9 mal die 71. Plus nochmal Paprika. Die ganze Anhänge. Oh ja. Doch. Ja. Und jetzt nochmal ein Sonderwunsch. Bei den ersten 12, bei der 60, da brauchen wir 4 ohne Zwiebel. Dafür bei 3 plus Knoblauch. Bei 3 plus Knoblauch. Oder warten Sie mal, nee, bei bei fünfen von den zwölfen nehmen wir plus Krabben. Also fünf plus Krabben. Und Speck. Ach, da wollte wieder die Friede, wollte kein Speck. Machen Sie mal nur siebenmal die 66 und einmal Frutti del Mare. Jetzt kommen wir ganz durcheinander. Das war die 270. Genau. Nur siebenmal. Nur siebenmal und einmal Frutti del Mare. Einmal Frutti del Mare. Und lassen Sie aber bei der Frutti del Mare die Oliven weg. Ohne Oliven. Dafür aber mit Eier. Eier. Das habe ich mir auch überlegt. Die 69 ist doch vegetarisch. Das ist nicht so gut. Da tun Sie mal lieber noch Thunfisch dazu bei der 69. Aber nur bei einer von den dreien. Die ist für mich. Und bei den anderen beiden plus Pepperoni. Pepperoni. Ich sehe gerade hier, Sie haben Ananas-Käse-Pizza haben Sie auch noch. Da, bei den vier Jahreszeiten, die habe ich zweimal bestellt. Da können Sie eh mal mit Ananas machen und eh mal mit Käse. Vor allem, mal Käse. Das kann da auch kauen. Oder nee, lassen Sie mal den Käse weg bei allen beiden. Bei allen beiden? Ja. Plus Salami trotzdem. Mit Salami. Bei der Artischocken-Pizza. Ja, was ist das alles hin? Also die kommt doch garantiert nicht mehr klar. Der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Genau, wir sind witzig hier. Jetzt 21.19 Uhr und ich grüße alle, die sich noch zugeschaltet haben. Oh ja, da. Hallo Kelly, süße Kelly Blondie, Tochter von meinem Freund Al. Ich habe dir ja letzte Woche die Aufgabe gegeben, du sollst mal die Telefonnummer von hier auswendig lernen. Jetzt bitte sag sie mal vor. Bin mal gespannt. Komm Kelly, auf. Oh mein Gott, ich habe die Nummer vergessen. Hätte mich auch nicht gewundert. Also, wer was zu melden hat, ruft an 0781 504 3311. Ah, die Kelly, die regt mich so auf. Hey, wo ist Bud? Ich will ihm sagen, dass ich eine scharfe Verabredung habe. Ich mache ihm so gern seine Samstage zur Sau. Ja, das hast du nämlich nicht vergessen. Ne? Kleine Lachpause. Werbung. Oh Mist. Hey Schatz, ist gerade äußerst ungünstig. Ja, sorry, aber ich hatte gerade ein Malheur mit deinem Auto. Mit meinem Auto? Mit meinem Auto? Okay, okay. Dann bring ihn zu meinen Jungs im B&F Lackierzentrum in Offenburg-Elgersweier. Die regeln dann alles. Also, bis später, Baby. Okay, B&F Lackierzentrum im Industriegebiet Elgersweier. Da fahr ich gleich mal hin. Wer ist da? Ihre Gebäudereinigung Novec Service. Wir sollen hier ein Imperium aufräumen. Seit der Imperator Novec Service zum Reinigen schickt, weiß ich nicht, ob die dunkle Seite auch dunkel bleibt. Novec Service, komm auf die saubere Seite. Novec-Service.de. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Ein Schiff in der Küche? Nein, ein Schiff voller Küchen. Ambiente Küchen im Traumschiff Rust. Vom Einsteigermodell bis zur hochwertigen Luxusküche. Bei uns wird Ihr persönlicher Küchentraum Realität. Ambiente Küchen im Traumschiff Rust. Kreative Küchenideen und handwerkliches Können. Jeden Sonntag mit Schausonntag zwischen 14 und 17 Uhr. Hallo, dieser Radiospot ist für alle. Ich habe mich selbst entführt. Es geht mir gut, aber ich will 2 Millionen Euro Lösegeld. Die Übergabe erfolgt in 24 Stunden vor meiner Haustür. Hansenstraße 8. Oder ihr überweist mir das. Kontonummer 19 070 83 20. Stadtsparkasse Lemm. Jan Brauer. Und hier noch ein Lebenszeichen von mir. Das war die Tageszeitung von heute. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr. Bleibt im Kopf. Lust auf eine heiße Nummer? Offenburg 99 und 4x die 0. Abschleppdienst Tag und Nacht. Günther Ruder in Offenburg Heinrich-Herz-Straße 30. Der Profi in Sachen Auto- und Unfallinstandsetzung für alle Fabrikate. Günther Ruder, Offenburg 99 und 4x die 0. Herr Schiller-Mühlenleit, können Sie mir sagen, warum Sie schon wieder in meiner Badewanne sitzen? Herr Dr. Glüber, ich dachte, es wäre angemessen, Ihnen die Produkte der Seifenmacherei vorzustellen. Ach, ja, ja. Herr Dr. Glüber, dürfte ich Ihnen den Rücken seifen? Wie Sie wünschen. Ah, das fühlt sich gut. Ja, ja, ausschließlich handgemachte Naturseifen und ökologische Pflege. Ach, ja, ja. Herr Schiller-Mühlenleit, ich werde mich nun ankleiden und die Seifenmacherei aufsuchen. Ach, ja, ja. Seifenmacherei, natürliche Pflege, die Spaß macht und lecker aussieht. Steinstraße 1, Offenburg, über Joki Wahamode. www.seifenmacherei.de. Hey, guys! Hey, don't know what you can do? Everyone to feel the right power? The answer of your question is only challenge. Ah, Charlie 2000 on the road again. Na, schon mal, erstmal vielen Dank an alle, die am vergangenen Samstag in Appenweier waren. War spitzenklasse. Das Video davon könnt ihr bei mir auf der Seite sehen. www.charlie2000.de. Schaut mal da rein. Auch grüße ich alle Fans von Wer kennt wen. Die waren alle da. Oder fast alle, sagen wir mal. Aber da hat eigentlich die Überschrift geheißen, wer kennt nicht wen. Fast alle haben sie gekannt. Super. Jetzt kommen die nächsten Termine. Am Samstag, den 8. Mai, da bin ich in Berghaupten in der Schlosswaldhalle. Das ist gerade hier in der Nähe von Offenburg. Richtung Kinzigtal, jeder weiß das. Und am Mittwoch, den 12. Mai, ist der liebe Charlie im Lauinger in Malsch. Das ist ein Tag vorm Feiertag. Samstag, 15. Mai, Greffan, Fest und Turnhalle. Pfingstsamstag, Stollhofen, Festzelt. Und dann geht ein Ruf auf die Höhe. Und zwar am 29. Mai ist Charlie 2000 im Mönchweiler. In der Alemannenhalle, Mönchweiler, Nähe von Villingen-Schwenningen, hinter St. Georgen, wenn man vom Kinzigtal herkommt. Jetzt kommen die obligatorischen Termine von DJ Rocker und der ist nämlich morgen mit DJ Chris am Nürburgring am 29. bis 25. in Malaga in Aldiana Club. Wow, mit DJ Chris. 8.05. Wittenberg, Tanzkantine Schaumparty. 15. Mai, Rock Hound in Miami Club in Stendal zur Dance Factory. Und am 5. Juni, Mix Recarden im Bussarium mit Perry, Carsten, Mugai, Felix Kröcher, Tom Kraft und den Atzen. Das ist zu hart. Die Studiokatze ist bei mir auf dem Mischpult. On the road again. Wie gesagt, nochmal schönen Dank an alle. Das war Spitzenabmeier. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel. Unser Telefon, Gewinnspiel und Internet nach Schwemmer. Und zwar gibt es diesmal eine Mix-CD, eine 80er Mix-CD, 80er Top-Hits zu gewinnen. Solche, wie ich sie mir hier laufen lasse. Dance mode, countdown. 5, 4, 3, 2, 1. E-Mail-Adresse studio@hitradio-ohr.de. Bitte meldet uns die Lösung oder Grüße oder... Aber vergesst immer noch nicht hinzuzuschreiben, wo ihr wohnt, von wo ihr uns schreibt. Ist immer noch unser Gewinnspiel nach Schwemmer. 5 an der Breten werden gesucht. Mit dem Gewinnspiel. Jetzt möchte ich es wissen. Den Gewinner geben wir dann bekannt. Wow! Die heimliche Lust auf Extase. Freitag 3. Hit Radio A. Oh, einfach näher dran. war doch mal eine andere Version, ne? Wir haben heute einen neuen Assistenten, den Michael. Hast du ihn schon begrüßt? Ja, und jetzt sagt er sicher noch, wo er seine Schuhe gekauft hat. Ja, aber bestimmt nicht bei dir. Hier geht's ins Wochenende mit eurem Charlie 2000 bei Hit Radio immer freitags ab 21 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Ja, die kommt auch noch. Hallo Kelly, hallo Blondies. Hallo Sugar Babes, hallo Pussycats, wie alle sie heißen mögen. Warum laufen sie eigentlich die ganze Zeit hinter mir her? Fragt die Blondine. Den Kerl. Jetzt, wo ich ihr Gesicht sehe, frage ich mich das auch. Noch einen zum Abgehören? Okay. Die blonde Elke berichtet ihrer Freundin, ich habe heute einen Schwangerschaftstest gemacht. Und? Hast du ihn bestanden? Okay. Kommen wir runden ab. Die gute Zahl ist 3. Die etwas... Nee, ich besser gesagt, die um die 30-jährige Frau, Blondine, kommt zum Frauenarzt. Vom Frauenarzt. Und was hat der Doktor gesagt? Wirst du zu Hause gefragt? Ich hätte einen Busen wie einen 20-Jährigen. Er? Ja. Und was hat sie über den Arsch gesagt? Ja. Über dich haben wir nicht gesprochen. Über dich haben wir nicht gesprochen. Das ist hart, hä? Meine Damen, das müsst ihr euch merken. Sugar Babes im Hintergrund. Ah ja, der kriegt sich wieder nimmer. Hallo Blondies. Jetzt drehe ich ihn gleich den Kragen rum hier. Wow! Was gibt's?

Und mit diesem Freestyle-Song grüßen wir den Mike aus dem Kinzigtal. The mic is my time to pay the piper. Crime of rhyme going off as I kick them. You and a beat portrayed as a victim. Pray like a panther on the loose. Hold still while I get the news. First time I saw him in a lonely night, my heart was pumping and shining so bright. Night and Day heißt der Song. Denn kurz vor 22 Uhr. Ich meine, der richtige Nachtschwärmer, der wacht jetzt eigentlich erstmal richtig auf. Wir haben halt einige Geburtstage. Die bringen wir nachher noch. Dann habe ich einen lieben Gruß an Steffi, die leider in Freiburg im Krankenhaus liegt und uns dort zuhören muss. Ja, muss nicht unbedingt, aber sie hört zu, wahrscheinlich. Hallo Steffi, wir grüßen dich und die liebe Grüße kommen auch von Alina, Mama und Tami, Larissa und Michael. Der Gewinner vom Gewinnspiel von vorher ist die Tanja Klingele aus Weil am Rhein. Und da grüßen wir dich ganz heftig hin, klar. Hier helfen keine üblichen Mittel. Schwester? Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten, Nachtschwärmer. Got a Feeling Flashdance. 22:01 Uhr. Alle, die sich noch zugeschaltet haben. Hallo Nachtschwärmer. Seid gegrüßt. Ich habe noch so einen speziellen Remix hier. Bitteschön. Und zwar Snap the Power. Mal ganz anders. Nicht schlecht. Kann man sagen, das ist die Latino-Version? Okay. Oh, jetzt haben wir einen Geburtstag. Hier muss ich noch einen Geburtstag bekannt geben. Brownie hat heute Geburtstag. Der kommt, glaube ich, aus Ettlingen. Das hat nämlich gar nicht reingeschrieben. Aber von dem kamen schon öfters Mails. Vor allem, wenn ihm das Bier ausging. Und er wünscht sich die Spezialversion für immer. Aber nicht von Warlock, ganz spezielle Version. Ich glaube, die hat er sogar selber. Ach, die hat er selber produziert. Das ist ja... Oh, wow. Und da habe ich spezielle Gratulations... Freunde, wie wissen Batet gratulieren wir. Hey, ihr zwei Vögel, macht mal das richtig. Oh, ein alter Fuck. Eine volle Dröhnung. Das gibt Ärger. So, und jetzt kommt für den Brownie wie immer. Für immer. 22.10 Uhr, Brownie und wir. Und hier geht's ins Wochenende. Immer von 21 bis 1 Uhr mit eurem lieben Charlie hier bei Hit Radio Ohr. Soll einer noch sagen, hier geht's nicht actionmäßig ins Wochenende. 22.15 Uhr. Nach Schwimmer. Es gibt auch männliche Blondinen. Ne? Blonde. Da haben wir einen. Das gehört in die Rubrik die doofe Witze-Ecke. Also, der männliche Blonde, notorischer Fahrradfahrer, ist beim Arzt. Ja, sie haben Durchfall. Ja, und wie haben Sie das gemerkt? Er, naja, als ich die Fahrradklammern aufgemacht habe.

Bernhard schon mal, bei der Melodie kommen immer meine Termine, meine Party-Dates. Erstmal vielen Dank an alle, die in Appenweier waren letzten Samstag. Das war Weltspitze, war klasse. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ein Video ist da mit 10 Minuten Länge. Da geht ihr mal auf www.charlie2000.de. Da könnt ihr es dann bitte ansehen. Dann grüße ich aber alle recht herzlich, die von Wer kennt wen da waren. Das war fast jeder. Absolute Spitze war das. Am 8. Mai, Samstag, ist Charlie 2000 Berghaupten in der Schlosswaldhalle. 21 Uhr. Da freue ich mich. Da bin ich mal in der Nähe von Offenburg hier auch mal. Am Mittwoch, den 12. Mai, Lauinger Malsch. Tanzrestaurant Lauinger Malsch. Tag vor Feiertag ist das. 15. Mai, Gräfern, Fest- und Turnhalle. Pfingstsamstag. 23. Stollhofen im Festzelt. Das erste Festzelt, wo ich bin. Erstmal dieses Jahr und überhaupt nach, weiß ich, über 10 Jahren. 29. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. Das ist auf der Höhe zwischen St. Georgen und Villingen, Schwenningen. Und da war ich sehr offen dagegen. Und da bin ich mal gespannt, ob sich noch alle an mich erinnern. Ja, DJ Rockhorn, der ist morgen mit DJ Chris am Nürburgring. Und am 5.6. Mixery Castle mit Perry Kosten, Mugai, Felix Krecher oder Kracher, Tom Kreff und den Edson. Edson. Kommt von Edson, aber das trifft bei denen nicht zu. Die sind ganz toll. Wir haben sie auch schon live in Aachen. Mein Schuhverkäufer bringt mich ganz durcheinander. Ich wünschte, jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Charlie 2000. Der reißt euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet. Und aber immer dran denken, Kids, ohne Gummi läuft nichts. Du bist das Einzige, was ich will. Ich fühle dein Haar, deine Hand, dein Gesicht. Es ist deine Seele, die zu mir spricht. Du bist der Song, der mich durchdringt, der mein Herz zum Rasen bringt. Hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Du hast den schönsten Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Arsch der Welt. Dankeschön, Alex Christensen. Und jetzt ist wieder Zeit, Nachtschwärmer. 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7. Und zwar für unser Gewinnspiel, das heute schönes Wetter war und morgen noch schöner werden soll, haben wir ein bisschen sommerlich angehauchtes Gewinnspiel. Hat der Countdown begonnen. Alle spielen, drück drauf. Mach bloß nicht schlapp. Die Witcrew wird grenzenlos frei. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it. Macht mit und gewinnt. Und los geht's. Summer is magic. sind mitten in unserem Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Und wir suchen wem auf fünf Fender Bretten. Wenn ihr die habt, mailt bitte an studio@hitradio-ohr.de. Läuft unser Gewinnspiel. 500 Bretten werden gesucht. Und es gibt einen Mix. Das war ein 60er Mix. So wie ich es hier etwa immer bringe. Ein ganz heißes Ding. Ganz toll gemacht. Also mach mit. Es lohnt sich nach Schwärmer. El, was gibt's? Schuhverkäufer, was ist? Mikrofon bitte. Na, nein, das Mikrofon kriegst du nicht. Du bist ja nur Gast, Erl. Wen interessiert? Was ist denn wieder los? Ich brauche einen Doktor Schlag die Weiber tot. Ah, er hat wieder Stress. Oh! Da gehört nochmal ein Cocktail jetzt dazu. Das haben wir natürlich nicht. Wir haben 22.44 Uhr und immer noch Gewinnspiel. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, hallo nach Schwärmer. Grüße alle, die mit der Webcam hier zuschauen. Ich kann leider nicht immer reingucken, weil ich mich hier konzentrieren muss. Play. Da kriegt man Lust auf Sonne, auf Wasser, auf Meer, auf Cocktails. Und keinesfalls Lust auf meinen Freund hier. Hä? Wer kommt denn freiwillig hierher? Du! Das war auch mal von den 80ern der absolute Sommerhit. People from Ibiza. Studio at hitradio-ohr.de. Meld uns. Fünf von der Briten. Also, das muss jetzt reichen, Nachtschwärmer. Jetzt möchte ich wissen, Herr, begrüß mal unsere Gäste hier. Komm bloß nicht ins Studio. Charlie hat heute Mundgeruch. Was heißt heute? Also, Herr, also wirklich. Ein affengeiles Programm. Hi! In the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. Party wie nett von dir. Glitzer. Habt ihr nichts zu fressen hier? Ich will Pizza. Deine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Deichkind ist das. Yippie, yippie, yay. Elm, wir machen jetzt hier was anderes. So, jetzt kommt die Werbung. Jetzt habe ich Zeit, mich um euch zu kümmern. Chef, die Holländer sind wieder da. Bestimmt wegen dem orangefarbenen Haus. Ach Quatsch, die wollen auch nur unsere Küchen. Vetterküchen, maßgefertigt von Planung bis Aufbau. In Niederschopfheim im orangefarbenen Haus an der B3 und unter küchen-vetter.de. Familienfreundlich, lecker und das rund um die Uhr. Die Schwarzwaldstuben im Eurorastpark. Genießen Sie herzhafte Speisen, unsere Themen- und Brunchbuffets. Und für Ihre Party beliefern wir Sie mit unserem Catering-Service. Ihr Restaurant Schwarzwaldstuben im Eurorastpark in Aachen, direkt am Autobahnzubringer. Das Warten hat bald ein Ende. Erlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Küche, dann Vetter. Niederschopfheim im orangefarbenen Haus an der B3. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem das Einkaufen von Büroartikeln nicht nur der Versorgung dient, sondern auch Spaß macht. So einen Ort gibt es wirklich. Papierfischer in Offenburg, der Spezialist rund um Bürobedarf. Hier erwarten Sie exquisite Schreibgeräte, sämtliche Büroartikel und eine tolle Accessoireabteilung mit reizenden Geschenkideen. Außerdem ein riesiges Outlet-Center mit Büromöbeln zu Tiefstpreisen. Papierfischer in der Heinrich-Hertz-Straße in Offenburg oder unter papierfischer.de. Wow, sieht das toll aus bei euch. Diese Böden, das elegante Parkett und die traumhaften Gardinen. Wie hast du das hinbekommen? Na, ganz einfach. Ich bin gleich zum Profi. Waschgebodengestaltung und Fensterdekoration. Im Scherbünd 9 im Gewerbegebiet Offenburg-Ramersweier. Die Auswahl, die Beratung und der Service haben mich überzeugt. Informiere dich doch selbst mal. www.bodenbelag-waschke.de. Hola, hombre. Was machst du? Warte auf die neue Daily Soap. Welche Daily Soap? Die neue Aktion der Seifenmacherei. Jeden Tag von 12 bis 14 Uhr 10% auf alle Produkte. Duftende Naturseifen, pflegende Schaumbäder und feinste Badepralinen. Companiero, es ist kurz vor 12. Da könnte ich meine Senora noch so richtig schön einseifen. Seifenmacherei. Natürliche Pflege, die Spaß macht und lecker aussieht. Steinstraße 1, Offenburg. Über Joe Kiefer Haarmode. Online mit Shop www.seifenmacherei.de. Wanna hear some more? Contact Sean Bell at Entertainment. Wow, ist die nicht toll. Much more music. Now. Yeah! Was ist denn los? Ja, was ist los? Es geht ins Wochenende, Nachtschwärmer. Und willkommen bei Hit Radio. Hallo, Charlie. Wo halt ich mal den Song? Ich bin dabei. Außenlos starkes Radio, was ich da. Genau 23 Uhr. Hallo nach Schwerner.

wer für den Nachtschwärmern erkennt diesen Song. Runaway, MC Saar und Will McCoy. Also wie gesagt, diese Woche war ja Girls Day. Und da wurde die Kelly... Kelly, wie war das da? Warte mal, das ist jetzt eine Verarsche. Nein, das ist keine Verarsche. Und als sie dann dort waren, wieder nach Hause kamen, war Folgendes. Daddy, die haben gesagt, ich wäre blöd. Bin ich blöd, Daddy? Tja, Al. Daddy, glaubst du, dass ich dumm bin? Oh, weißt du. Am besten, wir sprechen es nicht aus, Al, ha? Fehlschlag, Girls Day für meine Kelly hier. Oder. Aber ich glaube, dem Erl macht es überhaupt nichts aus. Ja? Kelly, eigentlich ist ja dein Notendurchschnitt, der schlecht. Ich weiß, ich gehe dorthin, wo ich mir den Schulabschluss geholt habe, in die Wohnung des Direktors. Ja, das ist nicht so einfach, Kelly, ja? Ich bin mehr als nur eine Sextussi. Ich bin ein Vorbild. Was? Jedenfalls dachte ich, es wäre langsam an der Zeit, dass ich der Gesellschaft was zurückgebe. Den Aufzeichnungen der Tripperklinik zufolge hast du das schon. So, das hätten wir. Weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. So, Endstation. Wie immer, Mr. Willis. Klar, mein Täubchen. Hi, Bruce. Du hier? Na, wo denn sonst, Robert? Du weißt doch, nach Hollywood kommt direkt das Vox. Du, Babe, ich bin im Vox. Robert ist auch da. Ja, direkt am Bahnhof in Kiel. Exzellentes Essen und eine internationale Atmosphäre. Okay? Bis gleich. Ab dem 8. Mai öffnet die E-Welt das neue Energieberatungszentrum des E-Werk Mittelbaden. Erfahren Sie alles rund um die Themen Energiesparen, Klimaschutz und innovative Energien. Lassen Sie sich kostenfrei und neutral beraten. Besuchen Sie uns zur Eröffnung am 8. Mai in der Freiburger Straße 23 in Offenburg. Asterix und Obelix, Cäsar und Kleopatra, Romeo und Julia. Jeder Mensch braucht einen Partner, dem er voll und ganz vertrauen kann. Rund ums Auto haben Sie ihn gefunden. Autohaus Kunz, Ihr verlässlicher und beständiger Honda-Vertragshändler in Appenweier. Direkt an der B3. Infos unter autohaus-kunz.de. Das Warten hat bald ein Ende. Das Nachterlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Mein Mann sagt, immer wenn ich von Sarisa komme, sei ich viel besser gelaunt. Stimmt ja auch, denn dort finde ich alles, was mir gefällt. Schmuck von Conplot, Pilgrim, Dürber, Kern, Peace. Dazu tolle Geschenkartikel, Taschen, Accessoires und alles, was das Leben noch ein wenig schöner macht. Sarisa, die wohl größte Schmuckauswahl im Kinzigtal. Mitten in Haslach, Wolfach und Zell. Schuhschäfer. Schuhschäfer. Schuhschäfer. Erleben Sie Schuhschäfer, das Schuhhaus in Aachen und Offenburg mit der Auswahl an so vielen schönen Schuhen. Sondergrößen führen wir in Aachen. Für Damen von 32 bis 45 und für Herren von 38 bis 51. Schuhschäfer. So viele schöne Schuhe in Aachen und Offenburg. Hi, Schatz. Ist gerade äußerst ungünstig. Ja, sorry, aber ich hatte gerade ein Malheur mit deinem Auto. Mit meinem Auto? Mit meinem Auto? Okay, okay. Dann bring ihn zu meinen Jungs im B&F Lackierzentrum in Offenburg-Elgersweier. Die regeln dann alles. Also, bis später, Baby. Okay, B&F Lackierzentrum im Industriegebiet Elgersweier. Da fahre ich gleich mal hin. Ja, Nachtschwärmer. Nochmal schönen Dank an alle, die vergangenen Samstag in der Schwarzwaldhalle waren in Appenweier. Da war ich. Und es war ganz toll. Die weiteren Termine am 8. Mai, das ist Samstag auch, in Berghaupten. In der Schlosswaldhalle, da bin ich. Mittwoch, 12. Mai, Lauinger Marsch, Tag vorm Feiertag. Samstag, 15. Mai, Greffern, Turn- und Festhalle. Pfingstsamstag, 23. Mai, Stullhofen, Festzelt. Und 29. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. Das ist von hier aus gesehen, also von Offenburg, ziemlich weit weg. Zwischen St. Georgen und Villingen ist das. Aber da war ich früher auch unterwegs. Übrigens, ein Video könnt ihr sehen vom vergangenen Samstag unter www.charlie2000.de. Schaut es euch an, geht 10 Minuten. Dann grüße ich alle, von, die bei Wer kennt wen drin sind, die da waren. Das waren so viele. Oder wer kennt nicht wen, hätte man da sagen können. Super stark, Nachtschwärmer. Und ich hoffe, es hat euch die Anlage in der Lichtshow gefallen. Das schreit nach Wiederholung, oder? Große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. Jetzt kommt ein Kurzgewinnspiel. Und zwar kommt jetzt eine Spaßversion von einem ganz bekannten Song. Ihr müsst wissen, wie heißt das Original. Das möchte ich wissen. Der Song heißt das Omelette. Aber ihr müsst rauskriegen, wie heißt das Original. Und das Original bringe ich dann anschließend übrigens. Aber erst, wenn die Lösung da ist. Seid ihr bereit? Okay, dann kann's losgehen. Here it is, the party mix. Ich bin der Koch, der stets was brät. Und das nicht schlecht. hier steht, ist wert, dass es in uns ergeht. Drum furchtbar wär's, wenn nichts entstände durch zweifelhafte Küchenbrände. So ist denn alles, was ihr esst, mein eigentliches Brutzelfest. Das Original heißt, schreibt das an studio@hitradio-ohr.de bitte. Das Original. Wie gesagt, später bringe ich das Original. Aber jetzt will ich erst mal wissen, wer das ist. kommen schon zahlreiche Mails rein. Meld uns Nachtschwimmer. Wer das weiß, was das vorher gelaufen ist. Original kommt nachher. Michael sagt mir gerade, die Platte, die steht ganz hoch im Kurs. Das ist anscheinend ziemlich seltenes. Und das ist der Pflichtsong für jeden DJ. Glaub mir das. Echt? What? You're a disc jockey? Ja, auch für mich. Es sind jede Menge Mails eingegangen. Jetzt kommt die Lösung. Ich bringe jetzt das Original, das gefragt wurde. Thank you. das Omen. Alias Omelette. Okay, Nachtschwimmer. Oh ja, ich muss mal kurz rüberschalten zu meinem Freund. Oh, da bahnt sich was an. Nur ein Quickie, Al. Oh, bitte, Schatz, nur ein Quickie. Ich verspreche, danach werde ich sofort schlafen. Also gut. Oh. Wow. Oh, ich hatte mich noch... Männer sind solche Idioten. Und ich hab ihren König geheiratet. Durch die Hölle. Und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Charlie 2000. Genau. So, der Gewinner heißt Boris Karch aus Bühlertal. Gratulation. Und wenn es die Spaßversion von wem hat die wieder? Kunst. Kochkunst, ja. Wenn die, falls jemand im Internet sucht. Kochkunst, das Omelette. Ich freue mich schon drauf, wenn es mal richtig Sommer ist, wenn ihr da draußen seid und Open Airs macht, sei es im See überall, dann werde ich euch die richtige Partymusik liefern. Ist mal ganz klar. I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Das ist die Härte der Action-Freitag. zwei, drei, viertel zwölf. Hallo Nachtschwärmer. Komm, wieder jede Menge Mails. Hier zum Beispiel. Wir veranstalten auf der Terrasse eine kleine Grillparty. Warsteiner und deine Mucke ist die beste Kombo. Grüße aus Pforzheim. Heiko, Steffi, Maria, Shari und Marco. PS haben die Anlage extra nach außen gestellt. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir Ärger bekommen. Hau rein, mach ich. Ich fasse es immer noch nicht, wie die Kelly beim Girls Day so schlecht abschneiden konnte. Bruder von Kelly, Bud, was meinst du? Tja, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Ja, du hättest ja auch mal ein bisschen unterrichten können, ne? Du hast ja andere Probleme, oder? Da zieht dich die Kelle immer wieder auf, ha? Das wär's also. Ich bleib für immer Junggeselle. Und Jungfrau. Ja, eine männliche Jungfrau. Warum nimmt eigentlich jeder an, ich bin noch Jungfrau? Ja. Bin ich nicht. Könnte eine Jungfrau Ihnen die Vornamen und Hobbys aller Playmates des Jahres der letzten 10 Jahre sagen? Ich hab schon was mitgemacht. Ich kenne den weiblichen Körper wie meine eigene Hand. Ja, vor allem wie deine Hand. Den Rücken meiner Hand. Ja.

fest und mit dem Wind wehte Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab. Mäßig Achim Reich, ja, live. Kurz vor 24 Uhr, hallo, Nachtschwärmer! Hier helfen keine üblichen Mittel. Schwester? Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten für Nachtschwärmer. We'll be right back. Ja, die Party steigt und steigt. Mickey Krause. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, vor allem alle, die noch dabei sind, grüße ich. Hallo Nachtschwimmer, hallo Blondies, hallo Kelly. Folgendes hat sich dazu getragen. Ein Mann kommt in eine schmuddelige, ziemlich schmuddelige Kneipe und bestellt einen Hamburger. Die Blondine hinter dem Tresen fragt ihn, kalt oder warm? Warm, sagt der Mann. Die Frau nimmt einen Hamburger und klemmt ihn sich zwischen die großen Brüste. Einer am Nebentisch sieht das und ruft, ich möchte meinen Hotdog abbestellen. Den möchte ich auch abbestellen. Das ist zu viel. Heute auch abbestellen. Alles muss versteckt sein. Feder leg ich auf der Lauer, denn wir spielen unser Spiel. Wieder wart ich an der Mauer, wieder steh ich kurz vorm Ziel. Und ich höre deinen Atem, und ich rieche deine Angst. Ich kann nicht mehr länger warten, denn ich weiß, was du verlangst. In the middle of the night, and I noticed my girl wasn't by my side.

Okay, Eiffel 65 oder Eiffel 65 im Freestyle-Kleid. Und vor Jahren bin ich auch mal übermütig geworden, Nachtschwärmer. Und da haben wir was geremixt auf Freestyle, das eigentlich fast unmöglich ist. Und zwar von der EAV, ersten allgemeinen Verunsicherung, und zwar drei weiße Tauben. Das müsst ihr jetzt hören. Das drücke ich euch aufs Auge, Nachtschwärmer, oder aufs Ohr. Es müsste noch abgemixt werden, der Bass ist zu stark, aber egal, der Spaß ist es wert. Ladies and gentlemen, this just in. There will be country line dancing music played here tonight. Yeah! Freestyle, ha? Der absolute Wahnsinn! Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht! Das grenzt ja fast an Bestrafung! Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Ja, keine Angst, jetzt kommt nur Werbung. So stark. Oh, das perlt aber, du. Sag mal, Dich, hier, wie ist das bei dir eigentlich mit Sex? Bei mir? Ja, wie schützt du dich? Also, was machst du? Das ich mach? Ja. Das beste Stück kommt in die Tüte. Mach's mit. Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Orbits sammeln lohnt sich. Attraktive Orbit-Specials auf hitradioohr.de. Ohrenspitzen. Es wird spannend. Fantasievolle Geschichten, packende Krimis und mitreißende Romane. Die Klassiker der Weltliteratur können Sie jetzt kostenlos herunterladen auf www.hitradio-ohr.de mit Unterstützung von audible.de, Deutschlands größtem Hörbuch-Download-Portal. Abitur, Bildung maßgeschneidert. Länderli Hits, 90-20-10. Die Episode ist zu Ende. Abi 2010? Dann sei dabei. 6000 Schüler aus 30 Gymnasien feiern auf fast 6000 Quadratmeter. Extrabi, 15. Mai, Messegelände Offenburg. Hakuna Matabi, hast du Abi, bist du König. Neu bei Hitradio Ohr auf gut Badisch. frische Songtexte neu erzählt. Mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die da genau, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Jetzt immer jeden Montag. Ich bin einfach nicht zufrieden, aber wenn ich es ganz arg versuche, es geht irgendwie nicht. Auf gut Badisch, englische Songtexte neu erzählt. Immer montags neu bei Radio Ohr. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. Ja, in der letzten Stunde nochmal die Termine von Charlie 2000. Erstmal Dankeschön an alle, die vergangenen Samstag in Appenweier waren. Das war ehrlich ganz toll. Das Video davon könnt ihr auf www.charlie2000.de sehen. Guckt es euch mal an. Es ist stümperhaft gemacht, aber gut, man sieht was. Dankeschön an alle, die im Wer-Kennt-Wen-Club sozusagen da waren. Das waren ohne Ende jede Menge. Ich glaube, alle fast waren bei Wer-Kennt-Wen drin. Super. Am 8. Mai, Samstag, da bin ich in Berghaupten, in der Schlosswaldhalle. Am Mittwoch, 12. Mai, Lauinger Malsch. Das ist hinter Rastatt, Richtung Ettlingen. Samstag, 15. Mai, Greffern, Turnernfesthalle. Pfingstsamstag, 23.05. Stollhofen, Festzelt. Und das ist mein erstes Festzelt dieses Jahr. Und über 10 Jahre ein Festzelt von mir überhaupt, wo ich jemals war. Obwohl, früher, da war ich ja fast jede Woche im Festzelt im Sommer. Manchmal zwei, dreimal sogar. Wow! Samstag, 29. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. Mönchweiler, zwischen St. Georgen und Villingen-Schwenningen. Übrigens, wer mich noch nicht kennt bei Wer kennt wen, geht drauf und klickt an. Ich freue mich über jeden. Super, on the road again. Super gut drauf. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Put your hands up, put your hands up. Put your hands up! you to fly. I miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could dine with me. Wish you could dine with me. The one that'll grind with me. The one that'll grind with me. I want you to fly with me. Want you to fly. I miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could dine with me. Wish you could dine. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Soll ich noch fragen? Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir. Natürlich, wir tanzen den Morgen. Und zwar mit einer Foxtime. Du hast von Anfang an dagegen gelenkt. Steuerst immer hart nur gegen den Wind. Wir fuhren auf der Stelle ohne zurück. Keine Welle war zu hoch für mein Herz. Jeden Kurs wär ich gesegelt für dich. Unsere Liebe, die wird nun untergehen. Und keine Rettung weit und breit ist in Sicht. Nur ein blinder Passagier. In der letzten Stunde, ja? Super. Glaub mir, das braucht mir gar nicht zu sein. Hallo Nachschwimmer, hallo Blondis, hallo Kelly, hallo Al. Kommt die etwas ältere Blondine zum Arzt. Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust. Darauf der Doktor: Wer macht denn sowas? Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung. Geht in die Mitte ihres Hauses. Es gibt nichts, was ihn wirklich aufhalten kann. Total verrückt. Radio. Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ort. Hit Radio Ort. Einfach näher dran. In die Mitte ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Hey, das ist total verrückt. Radio. For the longest time, we're jamming in the party, and you're waiting on me, pushing everything right back on top of me. Yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. So let me hold you, conquer my body. You got me going crazy. Turn me on, let me jam you. Come wind on around me. You got me going crazy. Yeah. Turn me on. Turn me on like a light switch. Bring me multiple brightness. Warm me, squeeze me with tightness. Never you feel nothing like this. Am I like this, girl? One and another, gonna bump a cock stay. Das ist die richtige Nachtschwärmerzeit. Immer freitags von 21 bis 1 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hitradio. Und einer ist auch immer dabei. Er hat jetzt erst den Witz kapiert von vorher. Erl. Komm, Erl. Erl, komm. Komm, Schuhverkäufer. Reiß dich zusammen. Ach komm, bitte, Erl. Hä? Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Genau. Und jetzt bringe ich Ausschnitte aus einem Mix, den hat mir der Alexander Buchwald zugeschickt. Aus Kapsweier.

war die Charlie 2000 Show. Und wie immer volles Programm. Es ist Zeit abzuheben. Langsam fing der Tag sein Ende und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straßen, da singt einer blowing in the wind. Hat ein grünes Reckerl auf, steht er ganz verloren und der Stiefel, der schaut oben auf den ist er da. Wochenlang klag ich mich an. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum narrisch werden. Keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur. Ich frag mich, was ich da tue. Spezial. Wir verabschieden uns. Sag tschüss. Sag tschüss, El. Nur wenn es wirklich ein Abschied ist. Ja, es ist einer. Vielen Dank an alle. Nach dem Mal war super mit euch. Bis nächsten Freitag. Freitag gibt's Power.